Das los, bringst du da auf, ja. Ja, hallo, ja, hier ist Horst. Ich sehe mitten auf der A7, will doch mal Gruß loswerden an alle, die die CD noch gekauft haben. Ja, cool, das Dorf, das knallt voll an, du. Und jetzt geht das los hier, ne? Ja. Bom, bom, bom, bom, digi, digi, digi, bom, digi, bom. Bom, digi, digi, digi, bom, digi, bom. Bom, digi, digi, digi, bom, digi, bom. Bom, digi, digi, digi, bom, digi, bom. It's party time.

Wave them hands up in the air and feel the love from everywhere. It's not a thing, but very nice. Hope you felt this more than twice. From the sky and all above, come on, see the base of love. Base of love. Base of love. Ja, hallo, hier ist Macho Money. Also Leute, mir ist heute Morgen vielleicht ein Ding passiert. Ich stehe nackt vorm Spiegel und sehe 80 Kilo lebendes Dynamit. Meine Freundin sagte daraufhin bloß, beunruhigend ist diese verdammt kurze Lunte. Ja, hab ich irgendwie nicht verstanden, aber ist ja auch egal. Musik! Na, na, na, na, na, na, na, na. Na na na na na. sound. Everybody, everybody, get up and sing it loud. This is the sound that makes you feel everybody proud. Everybody. Won't you please believe me? demonstrate how we penetrate. We put in work like a Pete Rock demo tape. No retreat, no surrender. We like the chicken when it's soft and tender. I got you looking, yo, I got you open. I got your mind cooking, plus your beast scoping. But keep on searching, cause you can't find, because it's all in your mind. Last forever. that game you're playing. Drop it, say!